Kapitel 18. Der Mensch soll über dieses Sakrament nicht neugierig grübeln. Erstens, nicht vorwitziges Grübeln, sondern demütiges Glauben und Betrachten führt in die Erkenntnisse der eucharistischen Geheimnisse. Stimme des Geliebten, hüte dich, neugierig und unnütz, über dieses unergründliche Sakrament nachzugrübeln. Du könntest in einen wahren Abgrund des Zweifels versinken. Wer die Majestät ergründen will, wird von ihrer Herrlichkeit erdrückt. Gott vermag mehr zu wirken, als ein Mensch begreifen kann. Die fromme, demütige Erforschung der Wahrheit soll dir damit nicht verwehrt sein, wenn sie nur immer der Belehrung zugänglich bleibt und sich an die bewährte Lehre der Väter hält. Selig die Einfalt, die den schwierigen Fragen aus dem Wege geht und sich an die geebneten festen Pfade der Gebote Gottes hält. Viele haben den rechten Geist verloren, indem sie mit ihren Forschungen allzu hoch greifen wollten. Glaube wird von dir verlangt und ein gutes Leben, nicht hoher Verstand und tiefe Einsicht in die Geheimnisse Gottes. Wenn du nicht verstehst und begreifst, was unter dir ist, wie willst du erfassen, was über dir ist? Unterwirf dich Gott und beuge deinen Sinn unter den Glauben, und es wird dir das Licht der Erkenntnis verliehen werden, soweit es für dich nützlich und notwendig ist. Zweitens, glaube nicht dem Teufel, wenn er dir Zweifel an der Eucharistie einjagt, sondern den Worten Gottes, die dich immer in die Wahrheit einführen. Manche werden in ihrem Glauben an das Sakrament schwer versucht, doch ohne ihre Schuld. Der Böse treibt sein Spiel mit ihnen. Mach dir deshalb keine Sorgen, rechte nicht mit deinen Gedanken und lass dich nicht auf die Zweifel ein, die der Teufel dir einflüstert. Glaube vielmehr den Worten Gottes. Glaube seinen Heiligen und Propheten, und der böse Feind wird von dir weichen. Ein Diener Gottes, der solche Leiden erduldet, zieht oft große Nutzen aus ihnen. Denn die Ungläubigen und Sünder, deren er längst sicher ist, versucht er nicht. Die andächtigen Gläubigen aber versucht und quält er auf vielerlei Weise. Bleibe also bei deinem einfältigen, unerschütterlichen Glauben und nähere dich dem Sakrament mit tiefer Ehrerbietung. Was du nicht zu erfassen vermagst, überlass ruhig dem allmächtigen Gott. Drittens, Glaube und Liebe müssen deinem Denken zugrunde liegen, dann wirst du dich nie enttäuscht sehen. Gott betrügt dich nicht, doch betrogen ist, der sich selbst zu viel zutraut. Gott ist mit den Einfältigen, offenbart sich den Demütigen, verleiht Einsicht den Kleinen, öffnet den reinen Seelen das Verstehen, verbirgt aber seine Gnade den Fürwitzigen und Stolzen. Die menschliche Vernunft ist schwach und kann sich irren, der wahre Glaube aber kann dem Irrtum nicht verfallen. Alle Vernunfterkenntnis und alle natürliche Forschung muss dem Glauben folgen, nicht ihm vorangehen, noch in ihn einbrechen. Denn Glaube und Liebe kommen hier besonders zur Geltung und wirken in diesem heiligsten, hocherhabenen Sakramente auf geheimnisvolle Weise. Gott, der Ewige, Unermessliche und Unendlich Mächtige, tut Großes und Unerforschliches. Hiob 5.9 Im Himmel und auf Erden. Seine wunderbaren Werke sind unergründlich. Wären Gottes Werke für die menschliche Vernunft leicht erfassbar, so dürfte man sie nicht wunderbar und unaussprechlich nennen. Amen.